Sterblichen verlanget ihr mit mir, das Antlitz Gottes anzuschauen. So dürft ihr nicht auf gute Werke bauen, denn ob sich wohl ein Christ muss in den guten Werken weil es der ernste Wille Gottes ist, so macht der Glaube doch allein, dass wir vor Gott gerecht sind.